stürm, stürm. Auf Spur oder Untergang. Endlich arbeiten Mann für Mann. Deutschland, Deutschland. Deutschland, Deutschland. Auf Spur oder Untergang. Endlich arbeiten Mann für Mann. Groß und ähnlich hoffe wahr. Der neue Wurm liegt wieder nach. Deutschland, Deutschland. Deutschland, Deutschland. Große Leben, ich hoffe wahr. Die Erneuerung ist wieder nah. Neuer Prozess, neues Glück. Beste Führung, Schirmstück. Deutschland, Deutschland. Deutschland, Deutschland! Aufschwung oder Untergang! Endlich arbeiten Mann für Mann! Groß und ähnlich hoffe wahr! Die Erneuerung liegt wieder nah! Deutschland, Deutschland! Deutschland, Deutschland!